Hören, Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Eine Gruppe ausländischer Studenten an der Universität Aachen bekommt Informationen zu einem Ausflug zum Industriepark Höchst bei Frankfurt am Main. Liebe Studentinnen und Studenten, mein Name ist Thomas Oberländer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Maschinenbau und ich werde Sie morgen gemeinsam mit Professor Hilleberg auf Ihrem Ausflug zum Industriepark Höchst begleiten. Wie Sie bereits wissen, fahren wir morgen früh um 6.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Hauptbahnhof los. Bitte seien Sie pünktlich. Die Busfahrt dauert knapp 3 Stunden. Wir werden also ca. 9.30 Uhr ankommen. Da einige von Ihnen noch nicht lange hier in Deutschland leben und vielleicht noch nichts über den Industriepark gehört haben, möchte ich Ihnen ein paar Informationen geben. Die Anfänge des Industrieparks Höchst liegen etwa 150 Jahre zurück. Es ist also ein Industriestandort mit einer langen Tradition. Der Industriepark liegt ca. 10 Kilometer westlich vom Stadtzentrum Frankfurt und er hat aktuell eine Fläche von 4,6 Quadratkilometern. Das entspricht 460 Fußballfeldern. Es gibt im Industriepark ca. 90 Unternehmen und er ist Arbeitsplatz für 22.000 Menschen. Ungefähr 5.000 von ihnen arbeiten in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Damit ist der Industriepark Höchst einer der größten Forschungs- und Produktionsstandorte der Chemie- und Pharmaindustrie in Europa. Einmal jährlich findet im Industriepark ein sogenannter Tag der offenen Tür statt, an dem Interessierte das Gelände und auch einzelne Gebäude besichtigen können. Diesen Tag nutzen wir morgen für unseren Ausflug. Um 10 Uhr werden wir eine etwa einstündige Rundfahrt über das Gelände machen. So können Sie einen ersten Eindruck vom Industriepark gewinnen. Danach werden wir eine Werksbesichtigung machen. Das heißt also, einen Betrieb mit seinen Produktionsanlagen besichtigen. Nach dem Mittagessen können Sie dann selbst entscheiden, ob Sie noch eine weitere Werksbesichtigung machen wollen oder ob Sie sich lieber das Kulturprogramm auf der Bühne anschauen möchten. Die Rückfahrt ist um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz, an dem wir auch am Morgen ankommen. Nun noch einige wichtige Hinweise. Erstens: Aus Sicherheitsgründen müssen sich alle Personen, die an der Werksrundfahrt, also der Busfahrt über das Gelände, teilnehmen, vorher registrieren. Ich habe das Formular für diese Anmeldung schon aus dem Internet runtergeladen und für jeden von Ihnen ausgedruckt. Bitte nehmen Sie sich jeder ein Formular und bringen Sie es morgen ausgefüllt mit. Zweitens: Sie brauchen morgen unbedingt Ihren Personalausweis oder Reisepass. Dieser muss natürlich gültig sein. Drittens: Das Wetter soll morgen ebenso warm und sonnig werden wie heute. Das ist sehr schön, aber bitte denken Sie daran, trotzdem feste Schuhe anzuziehen. Wer mit Sandalen kommt, kann nicht an den Werksbesichtigungen teilnehmen. Und noch ein letzter Tipp: Videokameras oder Fotoapparate können Sie morgen zu Hause lassen, denn auf dem Gelände des Industrieparks ist das Fotografieren und Filmen verboten. So, das war's von meiner Seite. Wer noch Fragen hat, kann gerne noch zu mir kommen. Auf Wiedersehen und bis morgen.